Die Kosten der Krise. Mit dem Zusammenbruch der Lehman Bank im September 2008 schien die Welt in den Abgrund einer neuen Weltwirtschaftskrise zu schauen. Die Rettung aus dem Abgrund war zwar erfolgreich, aber sie war auch teuer. Sie kostete Vertrauen in das Wirtschaftssystem, vergleiche Kapitel 7, sie kostete Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze und sie riss über die Kosten der Bankenrettung große neue Löcher in die öffentlichen Haushalte. In den entwickelten Ländern sank das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2008 und 2009 um 5%. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an. 2007 hatte sie in den entwickelten Ländern bei durchschnittlich 5,5% gelegen. Sie stieg bis 2010 auf ein Maximum von 8,3% und lag 2011 immer noch bei 7,9%. Die Summe aller finanziellen Kosten, Einnahmeverluste, Konjunkturprogramme, Arbeitslosigkeit, Bankenrettung, zeigte sich im rapiden Anstieg der Staatsverschuldung. In den USA stieg das Finanzierungsdefizit des Staates von 2,7% des BIP im Jahre 2007 auf 9,6% im Jahre 2011. Der Schuldenstand nahm von 62,3% im Jahre 2007 auf 100% im Jahre 2011 zu. In absoluten Zahlen entsprach dies einem Schuldenzuwachs von rund 5.700 Milliarden Dollar. Diese Zahl spiegelt in etwa die direkten und indirekten Kosten der Krise für die Vereinigten Staaten. Im Euroraum stieg das Finanzierungsdefizit des Staats von 0,7% des BIP im Jahre 2007 auf 4,1% im Jahre 2011. Der Schuldenstand nahm von 66,4% im Jahre 2007 auf 88,6% im Jahre 2011 zu. Absolut gesehen entsprach dies einem Schuldenzuwachs der Staaten im Euroraum von rund 2.100 Milliarden Euro. In dieser Zahl sind allerdings die Auswirkungen der Weltfinanzkrise und der zwei Jahre später einsetzenden Euro-Krise nicht voneinander zu trennen. Ähnlich stark wie die USA wurde Großbritannien getroffen. Hier stieg das staatliche Finanzierungsdefizit von 2,7% des BIP im Jahre 2007 auf 8,5% im Jahre 2011. Der Schuldenstand wuchs von 43,9% auf 80,8% des BIP. Dieser Zuwachs machte in kurzer Zeit alles zunichte, was noch von der soliden Finanzpolitik der 90er Jahre übrig geblieben war.